1. Jesus began ernüht, in Gleichnissen zu ihnen zu sprechen und sagt, 2. Das Himmelreich kann mit einem König verglichen werden, der für seinen Sohn ein Hochzeitsfest veranstaltet. 3. Sant sein Diener aus, die eingeladenen Gasts am Hochzeitsfest zu holen, doch dies weigerten sich zu kommen. 4. Daraufhin schickte weitere Diener mit der Botschaft, seht, mein Festmahl ist vorbereitet, mein Ochsen und das Mast wie sind geschlachtet, als ist bereit, kommt zum Hochzeitsfest. 5. Die eingeladenen jedoch kommeten sich nicht darum, der ein Jing auf seinen Acker, der ander widmet sich seinem Geschäft. 6. Die übrigen Gast ergriffen sein Diener, mischandelten sie und tokten sie schließlich. 7. Der König wurde daraufhin zornig, sandte seine Truppen aus, ließ dies Morde hinrichten und Eierstadt niederbrennen. 8. Danach sagt zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist bereit, doch die ursprünglich eingeladenen waren es nicht wird. 9. Geht daher in die Kreuzungen der Straßen und ladet als am Hochzeitsfest ein, die dort findet. 10. Die Diener gingen daraufhin auf die Straßen und versammelten all, die sie fanden, so wohl schlecht als auch gut Menschen, so dass der Hochzeitssaal mit Gasten gefüllt war. 11. Als der König jedoch hereinkam, die Gast zu betrachten, bemerkte dort einen Mann, der kein Hochzeitsgewand trug. 12. Fragte ihn, Freund, why bist du ein Hochzeitsgewand hier hergekommen? Der Mann schwieg jedoch. 13. Daraufhin befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hand und Fass und werft ihn hinaus in die Ossierfinsternis, dort wird Hülen und Zarnignerschen sein. 14. Den Wiel sind zwar berufen, doch nur wenig sind auserwählt. 15. Danach gingen die Pharisäer wegen berieten, why sie Jesus durch ein geschickte Frage in ein Falle locken konnten. 16. Sie sandten ihre Jünger zusammen mit den Herodien und zu ihm. Die sagten, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig bist und den Weg Gottes Wahrheitsgemäß lehrst, one Rücksicht auf die Person, die du niemanden beversagst. 17. Sage uns daher, was dein Meinung ist, ist es erlaubt, dem Kaiser stuen zu zahlen oder nicht? 18. Jesus jedoch erkannte ihre böse Absicht und entgegnet, warum versuchte mich, Hüchler? 19. Seht mir die Mans für die Stür. Sie brachten ihm daraufhin einen Diener. 20. Fragte Sie, wessen Bild und Aufschrift ist dies? 21. Sie antworteten, des Kaisers. Daraufhin sagte zu ihnen, so geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehort, und Gott, was Gott gehort. 22. Als Sie dies horten, wären Sie ers taunt, ließen ihnen Ruhe und gingen weg. 23. Sale Bentag kamen Seduzar zu ihm, die behaupten, es gabe kein Auferstehung, und stellten im folgend Frage. 24. Meister, Mose hat festgelegt, wenn jemand Kinderlos stirbt, soll sein Bruder dessen Frau heiraten, seinem Bruder nachkommen zu sichen. 25. Nun gab es bei uns sieben Brüder. Der erste heiratet und starb Kinderlos, woraufhin seine Frau seinem Bruder hinterließ. 26. Dasselbe Gesche mit dem zweiten und dritten Bruder, bis es allen sieben erging. 27. Zuletzt starb auch die Frau. 28. Wem von diesen sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau gehören, da sie jal mit verheiratet waren. 29. Jesus antwortet ihnen, ich juk, weil weder die Heiligen Schriften noch die Macht Gottes kennt. 30. Den in der Auferstehung werden die Menschen weder heiraten noch verheiratet werden, sondern sie werden wie Engel im Himmel sein. 31. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, hat nicht gelesen, was Gottjuk gesagt hat in den Worten der 32. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und der Gott Jacobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. 33. Als die Menschenmengen dies horten, wären sie von seiner Lehre tief beeindruckt. 34. Als die Pharisäer horten, dass Jesus die Seduzar zum Schweigen gebracht hat, versammelten sie sich. 35. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuchten mit folgender Frage. 36. Meister, well sis das. Wichtigste Gebot im Gesetz. 37. Antwort it im, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. 38. Dies ist das größte und erste Gebot. 39. Das diesem gleicht, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 40. Und diesen beiden Geboten hängen das gesamte Gesetz und die Propheten. 41. Waren die Pharisäer versammelt waren, stellte Jesus ihnen ein Frage. 42. Was denkt über den Christus? Wessen Sohn ist Sie antworteten im, Davids. 43. Fragte Sie, why kann in Dan David im Geist Herr nennen, wenn sagt 44. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bisich den Feinde unter den Fass lege. 45. When David in also Herr nennt, why kann Dan gleichzeitig sein Sohn sein? 46. Niemand konnte im darauf ein Wort erwiden, und von diesem Tagen wagte es auch niemand mehr, in weitere Fragen zu stellen.